Wenn ich alt bin, werde ich nur nörgeln. Das steht auf einer Karte, die ich neulich von meiner direkt vorgesetzten Person erhalten habe. Arbeitsmäßig nicht zu Hause. Nichtsdestotrotz ist sie irgendwie passend. Also, die Karte. Denn ich nörgle tatsächlich viel. Aber es ist kein Spaß. Ich halte es für notwendig, obgleich ich das Gefühl habe, dass es niemanden wirklich interessiert. So ist das eben, wenn du einer der letzten Alten bist. Mit jeder Verrentung rückst du näher ran und manch einer hat's gar nicht erst bis zur Rente geschafft. Die Einschläge kommen näher. In jeder Hinsicht. Die Jungen, die nachrücken, können alles besser, wissen alles besser. Vermeintlich. Wie wir damals. Völlig normal. Aber sie sind in einer anderen Zeit aufgewachsen, haben anders gelernt und haben anderes gelernt. Weniger mit Büchern, dafür mehr mit Computern und diesem allwissenden Internet voller neumodischem Zeug. Hätten wir das damals mal gehabt. Überhaupt damals TM. Ich hab's selbst miterlebt. Eine Lehre in einem Hochtechnologiekonzern mit modernstem Equipment und dann war da diese Zwischenprüfung. Wie eine Zeitreise in die Anfänge der Industrialisierung und ich durfte eine Prüfung machen mit Prüfmaschinen aus Zeiten der Mythen und Legenden. Spannend. Herausfordernd. Aber ich hatte die Grundlagen gelernt. Von den Alten. Denen, die genau an solchen Maschinen gelernt und dann die Entwicklung bis hin zu diesen damals neuesten computergesteuerten Hightech-Maschinen mitgemacht hatten. Und ich war ihnen unendlich dankbar, dass für sie kein Tellerrand existierte, dass sie sich Zeit nahmen, von früher erzählten und dass sie mir so viel mehr mitgegeben haben. Naja, ich hatte kein Handy, Zeit und wollte es wissen. Jetzt bin ich in diesem Heute und selbst alt. Mehr als 3 Dekaden allein im momentanen Unternehmen. Viel Zeit zu erleben und auch die Zeit daraus zu lernen. Produktionsmaschinen, Prüf- und Messgeräte waren da, kamen, gingen und immer noch sind manche älter als ich. Selbstverständlich regelmäßig gewartet und falls notwendig teilüberholt, einige immer noch voll mechanisch ohne Computer, mit Kurvenscheibensteuerung. Und wenn da die richtige Person dran sitzt, eine, die die Maschine kennt und weiß, wofür die ganzen Schräubchen und Muttern zum Einstellen sind, dann fällt da am Ende ein Produkt raus, das eine neumodische Maschine nebst BedienerInnen dumm dastehen lässt. Ganz abgesehen davon, dass so eine neumodische Maschine mangels Ersatzteilverfügbarkeit nie das Alter der Alten erreichen wird. Viele der Maschineneinrichtenden dieser Schätzchen sind gegangen, einzelne nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit. Mit ihnen ihr implizites Wissen, das sie sich in dieser Zeit angeeignet haben, das aber in keinem Handbuch steht. Versuch, Irrtum, Scheitern, Aufstehen, Verstehen, Siegen. Sie waren eins mit ihren Maschinen, kannten aber auch das Unternehmen, Prozesse, interne Verzahnungen, Synergieeffekte. Ein Blick auf ein fehlerhaftes Produkt genügte und die Alten wussten, was da schiefgelaufen war und wie man die sprichwörtliche Kuh wieder vom Eis bekam. Nicht so die Jüngeren. Die sehen ein Problem, wissen nicht, woher es kommt, gründen einen Arbeitskreis, suchen, finden, unter Umständen möglicherweise vielleicht irgendwann die Ursache und eine praktikable, möglichst kostengünstige, schnelle Lösung. Mit Scheuklappenblick auf das Problem, jedoch ohne Sicht auf mögliche Synergieeffekte. Und so machen sie viele der Fehler erneut, aus denen wir Alten damals lernten. Doch jetzt oftmals ohne das Grundwissen, das wir damals hatten. Aber glaubt nicht, dass man uns fragt. Wir sind das alte Eisen, die vermeintlich ewig gestrigen, Hemmschuhe im Fortschritt der schönen neuen Welt. Von uns Alten lernen, mit unseren Marotten, unserem peniblen Einhalten von Abläufen, unserer Besserwisserei, obwohl's doch anders viel einfacher und schneller ginge, dann bliebe mehr Zeit fürs Handy und Smalltalk mit Kolleginnen, zumal es zum Glück nur eine Frage der Zeit ist, bis der Alte in Rente geht. Dann läuft's endlich besser. Mutmaßlich. Danke für die Wertschätzung. Ihr hattet eure Chance. Hättet lernen statt lästern können. Wir gehen, lächeln, winken und sind dann mal weg. Ach ja, und ruft uns nie wieder an. Herzlich willkommen hier im alten Studio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 251, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Kleiner Rand am Rande. Und ja, so fühle ich mich, mal mehr, mal weniger, mutmaßlich, weil ich in die Jahre gekommen bin. Zeit, kurz die Gesamtsituation neu zu bewerten. Stellt sich raus, selbstbestimmte Restlebenszeit ist durch nichts zu ersetzen. Allein schon wegen des Umgangs im selbstwählbaren Umfeld. Die Anzahl der neuen Jahresplaner, die ich möglicherweise noch ganz oldschool aufhängen werde, ist zumindest absehbar. Was aber wiederum bedeutet, ich müsste noch ein wenig. Zum Beispiel am Donnerstag, dem 22.01.2025. Ein herrlicher Morgen, um mit der Diva zur Arbeit zu fahren. Und um zu tanken. Ich fahre vom Hof den Berg rauf, die Straße bis zur Einmündung, biege ab und pling, meldet sich mein Bordcomputer. Ein Icon, Reifen mit Ausrufezeichen und ein I. Ich drücke die entsprechende Taste am Lenkrad und werde informiert, dass irgendwas mit dem Reifendruck nicht stimmt. Also fahre ich an der Tankstelle raus und prüfe Reifendruck. Der Reifen vorne rechts gönnt sich wesentlich mehr Luft als die anderen. Nun gut. Ich tanke, starte, schlage das Lenkrad ein, steige aus und gucke. Nix. Wieder rein, einen Hauch zurücksetzen, wieder raus und gucken. Nix. Nach dem vierten Aussteigen endlich ein Ergebnis. Eine rostfreie Spacksschraube, mittig in der Lauffläche. Der Tag entwickelt sich. Ich fahre die Diva zurück auf den Hof und wähle die Sänfte, ein anderes Gefährt aus dem Fuhrpark. Nach der Arbeit, ich checke die Pneus und rufe den Reifenmonteur meines Vertrauens an. Das Ende vom Lied, vier neue Pneus inklusive Montage zum Europreis, den mein erstes Auto in D-Mark gekostet hat. Der Fluch des Allraders, aber hey, gute Reifen und gute Bremsen sind durch nichts zu ersetzen. Da hängt am Ende des Tages das Leben dran. Und an dieser Stelle möchte ich ein Lob auf die Reifendrucksensorik ausbringen. Ich bin ja ziemlich sensibel in Sachen Motorgeräusche, Fahrgefühl und anderen Mitteilungen meiner Fahrzeuge. Aber das hätte ich ohne Reifendrucksensor mutmaßlich erst viel zu spät gemerkt. Im Gegenzug kommt dafür aber der Rand über Spacksschraubenverlierer. Möge dich der Blitz beim Scheißen treffen oder mögest du beim Stolpern in eine Schraube fallen. Glücklicherweise erwischte deine Schraube keine Radfahrenden. Bei der Tanke stand ich übrigens in einem Haufen Holzpellets. Wer verliert sowas? Irgendein Handwerker aus der Gürteltasche? Egal. Karma, bekanntlich meine beste Freundin, hatte sicher einen Grund, mir diese Schraube zu verpassen. Vielleicht wäre mir ein Wild vors Auto gelaufen oder ein anderes Auto frontal reingefahren. Ich habe keine Ahnung, aber ich hadere auch nicht. Vielleicht sind die neuen Pneus notwendig für einen Moment in der Zukunft, wenn es um Profiltiefe, Reibung oder den Hauchmehrhaftung in einer Extremsituation geht. Die alten haben zwar noch 5,5 mm Profil, sind aber laut Dott aus dem Jahr 2020. Und die letzte Schraube im Reifen ist auch mehr als 25 Jahre her. So gesehen habe ich quasi noch Glück gehabt. Das Schraubenverlierende kriegt hingegen ohne Frage seine Quittung. Karma macht das schon. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Oder das Allah. Wie? Das wisst ihr nicht? Am Morgen des 3.2.1965, Ende des Ramadan, knieten Gastarbeiter, Türken, soweit ich weiß größtenteils Mitarbeiter der Fortwerke, im Kölner Dom und beteten. Sie hatten nichts anderes. Es gab keine Moscheen, aber hey, Gotteshaus ist Gotteshaus und mutmaßlich gab ein einzelnes Mitglied des Domkapitels damals telefonisch die Erlaubnis. Aus einem guten Herzen heraus. Ob es das heute noch gäbe? Mutmaßlich nicht. Bedauerlich eigentlich, aber wer hat heutzutage noch ein Herz? Damals warfen Muslime zum Zeichen persönlichen Dankes Geld in den Opferstock, zum Wiederaufbau des Doms. Herz heißt auf Kölsch Hetz und ist nur ein E weit von Hetze entfernt. Sollte uns das zu denken geben? Wie auch immer. Am Montag drauf rief mein Reifenmann an, die Reifen seien da und leider auch der Schnee, nebst intensiver Salzdüngung der Straßen. Das tat ich der Diva nicht an und so blieb die Spacks erstmal drin und das Auto auf dem Hof. Für den Notfall wusste ich ja, dass man kurzfristig wechseln könnte, falls mit der Sänfte etwas sei und allein dieser Gedanke beruhigte doch ungemein. Andere Gedanken sind hingegen beunruhigender. Januar 2026. Draußen joggen Menschen. Sportstätten verzeichnen Zuläufe. Es ist der Monat der guten Vorsätze fürs neue Jahr. Erfahrungsgemäß werden nicht alle durchhalten, aber hey, ich hatte keinerlei dieser Vorsätze. Zumindest nicht in Sachen Sport. Sport ist Mord und in meinem Alter wacht man morgens ohnehin nicht mehr allein auf. Irgendein Schmerz ist ständiger Begleiter. Daumen, Hand, Knie, Hüfte, Arm, Großzehe. Irgendeine Stelle zwickt schon vor dem Erwachen. Immer. Nur welche ist allmorgendlich eine neue Überraschung? Wenn du morgens aufwachst und es tut nix weh, bist du tot, sagten sie. Und wir haben gelacht. Jetzt lachen Jüngere. Noch. Seit einer Weile meint meine Holde, ich könnte ja mal mitgehen. Ins Sportstudio dort, wo sie immer zum Laufen geht, weil ihr Laufband defekt ist. Wieder. Oder immer noch. Egal. Ich höre einen leisen, unterschwelligen Vorwurf. Nach der Reparatur des Hauptmotors lief es ja eine Weile, doch irgendwann fiel er wieder aus. Diesmal ohne Geräusch, ohne Geruch und ohne Kurzschluss. Weil auch der Steigungsmotor nicht läuft, mutmaße ich einen Defekt auf dem Mainboard. Wir haben darum den Laden kontaktiert, wo wir es gekauft haben, und der verwies uns an eine Kundendienstfirma. Der mussten wir den Fehler schildern, woraufhin der Kundendienstmitarbeiter vorschlug, zwei neue Motoren zu ordern und sie einzubauen. Weil ich mir jedoch relativ sicher bin, dass es nicht an den Motoren liegt, habe ich dem widersprochen und darum gebeten, gegebenenfalls erst eine Vorort-Fehleranalyse zu machen, bevor in blinden Aktionismus kostenpflichtig irgendwelche Teile bestellt würden, allein der Hauptmotor käme um die 450 Euro. Eine weitere Antwort erhielten wir nicht. Es kam mir vor wie damals, als der Omega nicht mehr so wollte und meine Vertragswerkstatt ein Zwei-Massenschwungrad nebst Einbau im vierstelligen Bereich aufschwatzen wollte. Wollte. Jemand anders stellte fest, es lag letztendlich am Luftmengenmesser. Der wurde freigebrannt. Für knapp 40 Euro. Damit hatte ich eine neue Werkstatt meines Vertrauens. Also werde ich die Hauptplatine ausbauen, vom Laufband, und sie einem befreundeten Elektroniker geben, der die notwendige Gerätschaft hat und sie prüfen wird. Dann sehen wir weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, das Laufband läuft nicht und meine Holde geht deshalb ins Studio. Vor Dekaden ging ich auch mal in ein Studio. Ich hatte Zeit, machte Kraftsport, stählte meinen Körper. Irgendwann hatte ich andere Interessen, immer noch die Restlaufzeit des Abos an der Backe und zahlte noch Monate, ohne eine weitere Hantel zu heben. Dann vor Jahren machte ich einen neuen Versuch, des Gewichts wegen Sport zum Abnehmen und erneutem Muskelaufbau. Ich hatte wenig Zeit, nahm etwas ab, fand es allein ziemlich langweilig und unmotivierend, hörte auf, hatte immer noch die Restlaufzeit des Abos an der Backe und zahlte noch Monate, ohne eine weitere Hantel zu heben. Seitdem verfiel und verfällt mein Körper zusehend. Nächster Versuch, möglicherweise, wenn ich in Rente bin. Dann habe ich viel mehr Zeit, kann gehen, wann ich mag, sprich zu Zeiten, wenn im Studio erfahrungsgemäß wenig los ist, um nicht immer warten zu müssen, bis ein Gerät frei ist, weil abends nach der Arbeit immer alle gehen. Soweit der Plan, aber realistisch betrachtet käme dann wohl jedes Training zu spät. Die Waage zeigt von Jahr zu Jahr stetig mehr, während die Leistungsfähigkeit der Muskulatur stetig abnimmt und die inneren Organe bauschaumgleich in Viszeralfett eingebettet vor sich hin inflammieren. So stelle ich mir nicht meine Rente, sprich meine letzten 35 Jahre vor. Ergo braucht es einen neuen Plan. Jeden Monat neu, ohne Abo, ohne Muss. Jedes einzelne Training wäre besser als keins. In einem inadäquaten Körper macht das Rentnerdasein mutmaßlich auch keinen Spaß. Will sagen, ich habe ein Zeitlimit. Ich muss in ein paar Jahren wieder fit sein. Fit für das Leben nach der Arbeit und nicht für das Leben vor dem Tod. Aus diesem Grund fand ich mich an einem Dienstagabend in einem Sportstudio ein, um mich beraten zu lassen. Am Ende vom Tag hatte ich einen Vertrag. Monatlich kündbar, ein Mitgliedsbändchen, eine Trinkflasche und ein betreutes Einführungstraining am folgenden Samstagmorgen. Zumindest theoretisch, denn praktisch fiel das aus Gründen aus, weshalb ich am Sonntag dann mit der Holden einfach so das Studio besuchte. Sollte ja kein Problem sein, denn schließlich war ich vor Dekaden Kraftsportler und hatte vage Erinnerungen an Training und Körperhaltung. Nicht. Auch Sonntag war ich nicht dort. Und Montag nicht. Dienstag auch nicht. Mittwoch nicht. Ihr ahnt es bereits. Zumindest schon mal nicht, bis diese Konserve erscheint, denn ich hatte weder einen neuen Einführungstermin noch Zeit. Dafür neue Reifen und nachdem die Räder runter waren, die beunruhigende Erkenntnis, mich schnellstmöglich um einen Trockeneisstrahldienstleister bemühen zu müssen, um dem Verfall der Diva entgegenzuwirken. Die Spitze der Schraube war innenseitig übrigens nur minimal ausgetreten, weshalb der Reifen lediglich ca. 0,1 Bar pro Tag verlor. Luxusprobleme, tja nun. Einen Termin gegen meinen persönlichen Verfall werde ich mutmaßlich kurzfristiger erhalten und, sofern es nicht so peinlich wird, erzähle ich bei Zeiten sogar davon. Apropos erzählen. In Konserve 78 vom 7.2.2022 erzählte ich vom Umbau einer alten Küche. Es sollte eine Zwischenlösung auf dem Weg zur neuen Küche sein und ja, 4 Jahre später steht die Endlösung an. Die neue Küche ist geplant, der Raum vermessen und die Handwerker geordert. In wenigen Wochen werden wir den Raum leeren und dann können die Gewerke die Vorarbeiten leisten. Eigentlich. Uneigentlich habe ich mir auch noch eine Aufgabe zugeschanzt. Chefsache quasi, denn die Rolle für den Rollladengurt nebst Blende passt nicht mehr dahin, wo sie sich jetzt befindet. Der Gedanke, das alte Ding zu versetzen und oder zu ersetzen, um erneut einen hässlichen Gurt an einem alten PVC-Rollladen zu haben, missfällt uns ohne Ende. Darum werde ich den alten Rollo gegen einen modernen, elektrisch betriebenen Aluminiumrollladen austauschen. Soweit zumindest der Plan, denn so schwierig kann's ja nicht sein. Deshalb werde ich bei Zeiten den Rollokasten öffnen, Maß nehmen und das notwendige Zeug bestellen. Arr, arr, arr. Tja, Tim, und dann siehst du mal, wo der Rollo die Lamellen hat. Ich werde berichten, zumal ich mir nach Dekaden voller Gliedermaßstäbe und Rollmaßbänder endlich ein Gadget vom Wunschzettel geleistet habe. Ein Laserentfernungsmesser. Ich war ja lange Zeit ein wenig skeptisch ob der Genauigkeit, aber da wir seit geraumer Zeit so ein Teil in der Firma haben und auch der Vermesser vom Küchenstudio mit so einem Teil hantierte und meine herkömmlichen Messungen bestätigen konnte, erwog ich den Kauf. Meine Fresse, ist das geil! Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet und mir neulich noch mit der Vermessung der Bohrung fürs Glasfaserkabel einen abgebrochen habe. Konserve 245 und oder 246, wen's interessiert. Messgenauigkeit 1,5 mm von 0,05 bis 40 Meter. Ich bin begeistert. Leider werdet ihr, meine werten StammhörerInnen, diese Begeisterung gegebenenfalls nicht teilen, denn ich habe eine mutmaßlich schlechte Nachricht. Sport ist die eine Sache, die Umbauarbeiten eine andere. In Summe sehe ich mich dieserhalb und deswegen momentan außerstande, diesen Podcast weiterhin geplant 2-wöchentlich, geschweige denn regelmäßig zu veröffentlichen, will sagen, es könnte plötzlich und unerwartet oder längerfristig nicht passieren, dass eine Konserve im Podcatch-Regal steht. Zumindest bis mein, unser Boot die wilden Wasser überwunden und ruhige Gewässer erreicht hat. Grob geplant wird das wohl im April sein. In dem Zusammenhang ist es ähnlich absehbar wie ein ausstehender Faktencheck. Aber dazu muss ich etwas ausholen. Jemand namens Leni B. hat neulich in einem Podcast von einer jährlichen Veranstaltung geschwärmt, auf der sie gewesen ist. »Du kannst sein, wie du willst, da kommst du hin und die nehmen dich, wie du bist«, sagte sie. Also sinngemäß. »Und vielleicht, wenn du eine Frau bist, extrovertiert und sowieso eine Nette wie Leni oder richtig bekannt oder immer schon dabei. Möglicherweise aber nicht, wenn du anders bist. So, Typ eher introvertiert und unangepasst, mit eigenem Kopf, großem Ego, einer großen Portion Altersstarrsinn, im Körper eines mürrischen, dicken, alten Misanthropen. Mutmaßlich beschreibt mich Letzteres recht gut, obgleich es Gerüchten zufolge Menschen geben soll, die ich leiden kann, konnte oder können werde. Wie auch immer, zumindest war das mein Eindruck, von einzelnen TeilnehmerInnen einmal abgesehen. Dennoch für mich nichts wirklich Neues, nach mehr als 50 Jahren ähnlicher Erfahrung hatte ich ohnehin keine großen Erwartungen. Von solchen Personen, also jenen, die anders sind, haben neulich auch Alexandra T. und Katrin R. gesprochen. Anekdotisch evident hieß der Podcast To Whom It May Concern. Und ja, ich habe mich in dieser Episode wiedergefunden. Was unter Umständen möglicherweise vielleicht daran liegt, dass mindestens eine der Protagonistinnen ganz genau weiß, worüber sie da redet. Eine sehr angenehme Person, wie ich finde, die ich ein Weilchen zuvor kennenlernen durfte. Grüße! Aber was, wenn die Wahrheit nun irgendwo zwischen Lenis und meiner Wahrheit läge? Vielleicht, weil ich seinerzeit zu wenig Leute persönlich kannte, um anzudocken. So Leute, die einen mögen und mitnehmen zu den Leuten, die sie kennen. Eisbrecher quasi. Damit man selbst ersteindruckstechnisch nicht zu weird rüberkommt. Eine Sorge, die eigentlich obsolet wäre, wenn Leni recht hätte. Aber Leni ist eine Nette und ich bin eher anders, ihr erinnert euch. Menschen, die mich persönlich kennen, nicken mit dem Kopf. Theoretisch lassen sich die Fragen allerdings nicht klären. Deshalb führt auch kein Weg an einem Live-Faktencheck vorbei. Ich finde, ihr solltet das wissen, denn es ist ja bald April. Womit wir wieder bei neuen Konserven wären. Nebst meiner Erkenntnisse und die meiner Holden. Es könnte schlechtere geben, aber vielleicht auch Luft nach oben. Wer weiß das schon genau? Wenn's extrem gut liefe, könnte sogar eine Dampfnasenflöte eine Rolle spielen. Aber da hege ich Zweifel, obgleich ein Gedanke, der in ein Hirn gepflanzt wird, ähnlich dem Hauch eines Zweifels Früchte tragen könnte. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wenngleich sie ihrem Schicksal nicht entkommen kann. Zwar zuletzt, aber sie stirbt. Punkt. Klappe zu, Affe tot. Und mit dieser traurigen Erkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 251 vom 5.2.2026. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Eil, Eil, Eil, Eil, Eilmeldung, Eilmeldung, Eilmeldung. In der letzten Konserve berichtete ich vom vandalisierten Waldspielplatz in Lindlar und dass man nach Erstinaugenscheinnahme von einer Schadenssumme von ca. 30.000 Euro ausging. Am Mittwoch, den 4.2.2026, berichtete die Oberbergische Volkszeitung, dass es jüngst zwei Begehungen von Fachfirmen gegeben habe. Deren erste Einschätzung beziffert die Schadenshöhe auf 150.000 Euro. Voraussichtlich Anfang März soll es seitens der Gemeindeverwaltung einen Informationsabend zum aktuellen Stand und zur weiteren Vorgehensweise geben. Bislang wurde eine Crowdfunding-Aktion gestartet und ein Spendenkonto eingerichtet. Auf der Webseite laberkueppe.de ist hierzu zu lesen, Zitat, Information und Spendenhinweis Abenteuerspielplatz Lindlar. Spendenaufruf für den Wiederaufbau des Abenteuerspielplatzes in Lindlar. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nach der sinnlosen Zerstörung des Abenteuerspielplatzes im Freizeitpark Lindlar möchten wir, der Verein Laberköppe e.V. und die Gemeinde Lindlar unter der Leitung von Bürgermeister Sven Engelmann, einen wichtigen Aufruf an euch richten. Um den geliebten Spielplatz, der vielen Kindern Freude bereitet hat, wieder aufzubauen, haben wir folgende Konten eingerichtet, auf die ihr eure Spenden überweisen könnt. Eure Unterstützung ist entscheidend, um den Kindern von Lindlar einen sicheren und fröhlichen Ort zurückzugeben. Solltet ihr eine Zuwendungsbescheinigung benötigen oder wünschen, sendet uns bitte eine kurze E-Mail an info@laberkueppe.de. Wir bedanken uns im Namen der Laberköppe, der Gemeinde Lindlar und vor allem im Namen aller Kinder herzlich für eure Spende. Euer Laberköppe e.V.-Team. Zitat Ende. Wisst ihr Bescheid? Die Konten und alles Weitere findet ihr auf der genannten Seite.